Erster viele Menschen kamen zusammen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, passt auf vor der Heuchelei der Pharisäer. Zweites, nichts ist versteckt, das nicht sichtbar wird. Nichts ist geheim, das nicht bekannt wird. Dritter, was ihr im Dunkeln sagt, wird im Licht gehört. Was ihr heimlich sprecht, wird öffentlich bekannt. Vierter, ich sage euch, meine Freunde, habt keine Angst vor Menschen. Sie können nur den Körper töten. Danach können sie nichts mehr tun. Fünfter, ich sage euch, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat. Er kann euch in die Hölle werfen. Ja, fürchtet ihn. Sechster, Mann verkauft 5 Spatzen für 2 kleine Münzen. Aber Gott vergisst keinen einzigen Spatz. Siebter, auch eure Haare auf dem Kopf sind alle gezählt. Habt keine Angst. Ihr seid viel wichtiger als viele Spatzen. Achter, wer vor den Menschen sagt, dass er zu mir gehört, den wird der Menschensohn auch vor Gottes Engeln anerkennen. Neunter, wer aber vor den Menschen sagt, dass er mich nicht kennt, den wird man auch vor Gottes Engeln nicht anerkennen. Zehnter, wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem wird vergeben. Wer aber schlecht über den Heiligen Geist spricht, dem wird nicht vergeben. Elfter, wenn man euch vor Gerichte oder vor wichtige Leute bringt, macht euch keine Sorgen. Denkt nicht darüber nach, was ihr sagen sollt. Zwölfter, der Heilige Geist wird euch in diesem Moment lehren, was ihr sagen müsst. Dreizehnter, jemand aus der Menge sagte zu Jesus, Lehrer, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Vierzehnter, Jesus sagte zu ihm, Freund, wer hat mich zum Richter gemacht? Ich soll nicht euer Erbe aufteilen. Fünfzehnter, er sagte zu ihnen, passt auf und hütet euch vor Gier. Denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Besitz ab. Sechzehnter, er erzählte ihnen ein Beispiel, ein reicher Mann hatte viel Ertrag von seinem Land. Siebzehnter, er dachte bei sich, was soll ich tun? Ich habe keinen Platz für meine Ernte. Achtzehnter, er sagte, ich werde meine Scheunen abreißen. Dann baue ich größere Scheunen. Dort lagere ich meine ganze Ernte und all mein Gut. Neunzehnter, und ich werde zu mir selbst sagen, du hast genug für viele Jahre. Ruh dich aus, ess und trink. Genieße dein Leben. Zwanzigster, aber Gott sagte zu ihm, du Narr, heute Nacht stirbst du. Wem gehört dann alles, was du gesammelt hast? Einundzwanzigster, so geht es dem, der nur für sich selbst sammelt. Er ist nicht reich vor Gott. Zweiundzwanzigster, er sagte zu seinen Jüngern, macht euch keine Sorgen. Denkt nicht an Essen für euer Leben. Denkt nicht an Kleidung für euren Körper. 23. Das Leben ist wichtiger als Essen. Der Körper ist wichtiger als Kleidung. 24. Seht die Raben an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben keine Vorratskammern. Gott gibt ihnen zu essen. Ihr seid viel wichtiger als die Vögel. 25. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben länger machen? 26. Wenn ihr nicht einmal das Kleinste könnt, warum macht ihr euch Sorgen um andere Dinge? 27. Seht die Lilien an. Sie arbeiten nicht und nähen nicht. Ich sage euch, König Salomo war in all seinem Glanz nicht so schön angezogen wie eine Lilie. 28. Gott kleidet das Gras auf dem Feld. Heute ist es da, morgen wird es verbrannt. Gott wird euch viel mehr kleiden, ihr Menschen mit wenig Glauben. 29. Sucht nicht danach, was ihr essen oder trinken sollt. Macht euch darüber keine Sorgen. 30. Die Menschen der Welt kümmern sich um diese Dinge. Aber euer Vater weiß, dass ihr sie braucht. 31. Sucht stattdessen Gottes Reich. Dann wird euch alles andere gegeben. 32. Habt keine Angst, ihr kleine Gruppe. Euer Vater möchte euch sein Reich geben. 33. Verkauft eure Dinge und gebt Geld an Arme. Sammelt Schätze im Himmel. Dort werden sie nicht alt. Kein Dieb kommt dorthin. Keine Motte zerstört sie. 34. Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. 35. Seid bereit und wachsam. 36. Seid wie Diener, die auf ihren Herrn warten. Er kommt von einer Hochzeit zurück. Sie sollen ihm sofort öffnen, wenn er kommt und anklopft. 37. Glücklich sind diese Diener. Der Herr findet sie wach, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich bereit machen. Er wird sie an den Tisch bitten und ihnen dienen. 38. Er kann spät in der Nacht kommen. Oder er kann sehr früh am Morgen kommen. Wenn er sie wach findet, sind sie glücklich. 39. Versteht dies, wenn der Hausherr wüsste, wann ein Dieb kommt, würde er wach bleiben. Er würde nicht zulassen, dass sein Haus ausgeraubt wird. 40. Seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt, wenn ihr es nicht erwartet. 41. Petrus fragte, Herr, erzählst du dieses Beispiel nur für uns? Oder erzählst du es für alle Menschen? 42. Der Herr sagte, wer ist ein treuer und kluger Verwalter? Der Herr wird ihn über seine Diener setzen. Er soll ihnen zur richtigen Zeit Essen geben. 43. Glücklich ist der Diener, den sein Herr bei seiner Rückkehr so arbeiten sieht. 44. Ich sage euch wirklich, der Herr wird ihn überall seinen Besitz setzen. 45. Aber wenn der Diener denkt, mein Herr kommt nicht so schnell. Und er fängt an, die anderen Diener zu schlagen. Er isst und trinkt viel und wird betrunken. 46. Dann wird der Herr dieses Dieners kommen. Er kommt an einem Tag, den der Diener nicht erwartet. Er kommt zu einer Zeit, die der Diener nicht kennt. Der Herr wird ihn hart bestrafen. Er wird ihn zu den Menschen setzen, die nicht glauben. 47. Ein Diener, der den Willen seines Herrn kannte, aber nicht danach handelte, wird viele Schläge bekommen. 48. Ein Diener, der den Willen nicht kannte, aber etwas Falsches tat, wird weniger Schläge bekommen. Wer viel bekommen hat, von dem wird viel verlangt. Wer viel anvertraut bekam, von dem wird noch mehr verlangt. 49. Ich bin gekommen, um ein Feuer auf die Erde zu bringen. Ich wünschte, es würde schon brennen. 50. Ich muss eine schwere Zeit durchmachen. Ich möchte, dass sie schnell vorbei ist. 51. Denkt ihr, ich bin gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung. 52. Von jetzt an werden 5 Menschen in einem Haus geteilt sein. 3 werden gegen 2 sein und 2 gegen 3. 53. Der Vater wird gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. 54. Er sagte zu den vielen Menschen, wenn ihr eine Wolke im Westen seht, sagt ihr sofort, es wird regnen. Und es regnet. 55. Und wenn der Wind aus Süden weht, sagt ihr, es wird heiß. Und es wird heiß. 56. Ihr Heuchler, ihr könnt das Wetter am Himmel und auf der Erde erkennen. Warum könnt ihr diese besondere Zeit nicht erkennen? 57. Warum entscheidet ihr nicht selbst, was richtig ist? 58. Wenn du mit jemandem Streit hast und zum Richter gehst, dann einigen dich unterwegs. Gib ihm, was er verlangt. Sonst bringt er dich zum Richter. Der Richter gibt dich dem Beamten. Und der Beamte wirft dich ins Gefängnis. 59. Ich sage dir, du kommst nicht heraus, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast.